Das letzte Wort ist nicht gefallen, schon bist du raus. Ende all deiner Träume, stifte ein Windkartenhaus. Hättest du nicht gedacht, es gibt nun kein Zurück? Weißt du nicht weiter, besser, dass ich mich verdrück? Warum wache ich nicht auf, ist das nur ein böser Traum? Erscheint mir so endlos, als sei ich im Weltraum. Du träumst nicht, tut mir leid, das ist die pure Realität. Schaust in den Spiegel, weißt, was dir nun fehlt. Ich sag's dir, der Verstand, nun hast du's kapiert. Dachte, du wirst es nie lernen, bist halt kleinkariert. Alles, was ich sage, ist nur zu deinem Allerbesten. Mit mir aufnehmen, doch meine Fersen pullen sichere Westen. Da prallen deine Reime ab, sie sind einfach zu weak. Da weißt nun an jeder Mainz ist am Ende der Sieg. Mach dich bereit, denn bald putzt du meinen Thron. Während du damit beschäftigt bist, erntest du den reinsten Hohn. So ist die Lage, du sitzt einfach mal aus. Und deine Zeit zu gehen ist da wie bei Amy Winehouse. Jetzt kommt die letzte Schlacht, hart wie mein Schwanz. Und du kannst kaum sehen, dir bleibt voll lauter Glanz. Also leg deine Waffen nieder, es hat doch keinen Zweck. Also geh, wo du hingehörst, ganz tief im Dreck. Hör auf, drauf zu hören, was sie von dir wollen. Komm deswegen nicht zu uns, was wir denn tun sollen. Das weiß Alida selbst, also geh und rap doch. Sag dir jetzt schon, ich lebe dann dennoch. So sieht's jetzt aus, schiebst dir einfach sonst wohin. Klare Walten lassen kommt nicht in den Sinn. Also wird's für dich Zeit zu gehen, aber bitte nicht zu mir. Hättest Rap erfunden, was damit Fantasie? Darauf kannst du keine Antwort geben, habe ich mir gedacht. Dich in den Boden zu stampfen, das wäre doch sowas von gelacht. Hör auf zu träumen, willkommen in der Realität. Schau dir den an, wie lässig es an Runden nun dreht. Du dagegen bist am Verzweifeln, tut mir das leid. Versiebt wie feiner Sand, ich meine deine Zeit. Ist das so nicht zu Ende, ich hoffe, es ist eine Lehre. Dass ich mit dir rede, ist sowas für eine Ehre. Jetzt kommt die letzte Schlacht, hart wie mein Schwanz. Und du kannst kaum sehen, dir bleibt voll lauter Glanz. Also leg deine Waffen nieder, es hat doch keinen Zweck. Also geh, wo du hingehörst, ganz tief im Dreck.